kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They wanna smoke on eventually. Moving out of state for a flick. Knowledge, the coke was cooked without the garbage. We'd all have the top. Imagine everybody flashing. Trying to close, facing your people on the door, no parole, no rubber. Going raw, imagine law with no undercovers. So, hallihallo und herzlich willkommen zur Sandy Beat Show. Entschuldigt den anfänglichen kurzen Ausfall von mythischer Musik. Da wollte die CD nicht so loslegen, wie es hier sollte. Was ihr gerade hört, ist Freakler, der ist im Studio, den werden wir mir vorstellen. Ihr hört Color Radio, Rick hier am Mic. Ich grüße den Hagen, beziehungsweise möchte eine Vermisstenmeldung abgeben, denn Hagen, du bist hier. Beweg dich. I'm on the exchange, the range, cab, lost driver, shit bad, free at last, quick, fast, they're filling houses for the crew, how we do, please for breakfast, cause time sexes have been stretching, so many years of depression, make me vision, the better living, type of flicks to raise kids, open the eyes to the lies, history told fast, now the rocks with the old owl, plus the gold child, seeing things like I'm with the trolling, click rolling, tripping six digits on kids and still, switch the palace, I slip the lies, just a savage. Give me one shot, I turn trite, fight to lavish. The work of these personal dreams reject me. We all Up my nails every time I pull her hair like that. We'll be right back.

was in his way, truly a man for our season. In the day, nobody would believe him. Some would say he never gave them reason. Right away, you recognize that he was in his way, truly a man for our season. He is a man for our season. He is a man for our season. So, jetzt wollen wir den Fisch nochmal zu Wort kommen lassen. Hallo Andi. Ja, moin, da ist er. Heute das erste Mal im Studio? Ja, das ist quasi Premiere für mich. Ja, ich meine, hat sich ja auch ergeben und ach, wir wollen gar nicht drüber reden, aber das hätte er schon eher mal oder später und wie auch immer, sondern einfach mal dich vorstellen heute an deiner Premiere hier. Ja, ich meine, wichtiger ist natürlich auch Mucke, Mucke, Mucke. Ja, aber die Leute wollen ja wissen, von wem die Mucke kommt. Und ja, die Sendung ist ja auch da, damit wir mal die Leute kennenlernen. Und gut, wir kennen uns. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, stell dich kurz vor. Ja. Und erzähl noch kurz, was du mitgebracht hast. Also, na gut, was ich mitgebracht habe, kann man ja schon ganz gut hören, würde ich sagen. Also, ich bin im Prinzip mal seit, sagen wir mal, ca. 97 habe ich angefangen mit Auflegen. Erstmal unter dem Namen Yoda, weil ich die Figur fand ich mal witzig. Ja, habe dann mit Drum Bass angefangen. Aber ich muss eigentlich noch eher anfangen. Das erste Mal, wo ich auf Drum Bass gestoßen bin, war so 95 rum. Freddy One in the Jungle nannte sich die Sendung. Habe ich zufällig per Satellitenradio entdeckt und fand es absolut geil, auf Deutsch gesagt. Und deswegen, ja, bin ich halt zum Drum Bass gekommen und dann, wie gesagt, als Yoda erstmal angefangen. Dann irgendwann ich hatte dann irgendwie mal einen Gig mit NDK zusammen. Das war Lohmannstraße. Dann wurde zu zweit den Raum gemacht, quasi. Alleine. War ganz lustig. Es war ein relativ kleiner, ganz kleiner Raum. Da waren, ja, mal war es brechend voll. Alle haben gefeiert, dann war es mal wieder gehen und leer, dann war es mal wieder brechen voll, immer im Wechsel. Ja, und ja, irgendwann habe ich dann auch mal bei King Beats angefragt. Ist ja nur mal, naja, die machen nur mal die Drum Bass Partys bei uns in Dresden, bekanntlich. Und also parallel noch zu, sagen wir mal, Galerie Disco und ja, zu den High Finesse. Und ja, da habe ich mich dort mal beworben, sozusagen, wenn man das so nennen kann. Ja, und dann habe ich dann nochmal nachgehakt und dann hieß es, ja, wir können mal was machen. Was auch immer das bedeutet. Und? Ja, dann habe ich zu Techno gewechselt. Ja. So, was ich heute im Nachhinein bereue, muss ich zugeben. Warum? Techno ist gut. Ja, es ist schon auch nicht schlecht, aber weil der Freundeskreis, sagen wir mal so, der war mehr technolastig. Dadurch hat sich das dann ergeben. Aber letztendlich bist du ja wieder zum Drum Bass gekommen, sonst würden wir heute wohl Techno hören hier. Ja, genau. Also es hat sich im Prinzip, also es ist ja nicht so, dass mir das Drum Bass irgendwann nicht mehr gefallen hat oder so, sondern es hat mir eigentlich immer gefallen. Mhm. Ich habe es bloß halt, wie gesagt, weil der Freundeskreis war halt mehr Techno-lastig und habe ich mal eine Weile das gemacht. Ja, und jetzt seit 97 ungefähr, 2007 wieder ungefähr, ja, habe ich jetzt mache ich wieder Drum Bass. Und letztens hatte man dich ja in der Galerie Disco gehört. Genau, das war meine eigene Party. Meine Geburtstagsparty sozusagen. Ja. Und es war gut. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Also ich zehre heute noch davon. Ja, und so wie ich das dann gemerkt habe, Freundschaften zu Galerie Disco beziehungsweise zur Crew, zu den Jungs. Genau. Also helfen und wieder. High Finesse. Ich kam gerade nicht drauf. Ja. Entschuldigt, falls ihr es hört. bestehen ja. Ja, also High Finesse auf jeden Fall ist mit den Leuten also super Zusammenarbeit und sind auch also alle voll nett. Und ja, also ich fühle mich da einfach nur wohl halt in der Galerie Disco. Und hört man dich da öfters jetzt? Ja, also wenn ihr das hört, ja, hört man mich dann öfters demnächst? Ja, das schauen wir mal. Ich hoffe. Also schön wär's. Trambes, gut, ich kenne mich in dem Gebiet nicht so aus. Hagen ist leider nicht da, der vielleicht noch was sagen könnte. Da kennt ihr auch eine gute DJ, die sich da bestens auskennt. Ja. Und die auch zu Gast waren bei meiner Party. Stimmt, das war sie. Ach, grüßen Sie doch an dieser Stelle, die Mystique. Und ja, Andi, du solltest dich ja an sich auskennen in der Drum-Bass-Szene. Ja, also soweit. Vielleicht kommen wir hier doch noch das eine oder andere beleuchten. Ne? Würde sagen, wir hören noch etwas weiter in deinen Mixer rein und ja. Schöner Tune, Karl. Schöner Tune, deshalb melden wir uns dann zurück und quatschen noch mal ein bisschen weiter über dieses ein oder andere. So, weiter ab im Tune. yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. Freakler ist ja schon am Feiern, ne? Und wollen wir ihn doch nochmal zu Wort kommen lassen. ich feiern? Oh, ups. Ja, ich wollte übrigens nochmal darauf hinweisen, also wenn ihr das, den Mix euch gerade so anhört und eine Kritik dazu habt, könnt ihr die gerne abgeben. Also ich bin da durchaus offen. Und zwar wäre das dann im Forum, im doubledtown.de, also doubledtown.de, unser Forum in Dresden für Drum & Bass und Dubstep, ja, und ähnliches, würde ich sagen. Ja, da könnt ihr jedenfalls unter, ich glaube, es war im Forum unter News und dann außerdem auf dem Kalender, das ist auch nochmal zu sehen. Und könnt ihr gerne eure Kritik abgeben. Mhm. Ja, das wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Ich frage dazu dich jetzt doch direkt mal die Frage, ob es eine Internetpräsenz von dir gibt oder ein MySpace-Profil, wo man direkt dich ansurfen kann. Genau, das gibt es selbstverständlich auch. Also einmal MySpace, wollte gerade MySpace erwähnen, ist myspace.com/Friedler. Und zum Zweiten habe ich auch eine eigene Website, da muss ich allerdings sagen, könnte ich mal wieder ein bisschen Arbeit reinstecken. Und zwar ist das friedler.com. Ja, aber hauptsächlich pflegt eigentlich die MySpace-Seite, das hat sich irgendwie ja jetzt in dieser Zeit. Ich glaube, das machen die meisten so, dass es mehr nee, anders. MySpace Sandy gibt es auch nur auf MySpace. Ja. Ja, stimmt. Und obligatorisch mein Spruch, wer Friedler nicht findet in MySpace, Sunny Eve Show, genau. Lässt sich auch leicht schreiben. Und wir sind verlinkt. Ja, genau, schöner Mix, Herr Friedler. gibt es irgendwelche Dates, die du vielleicht ankündigen möchtest von dir, über dich, von anderen? Nee, im Moment gibt es da nichts, was irgendwie spruchreif wäre. Ja, schade eigentlich. Ich hatte, ich meine, ich bin jetzt durch die letzte Party, die ich gemacht habe, bin ich so ein klein wenig auf den Geschmack gekommen, selbst was zu veranstalten. Mal gucken, ob da vielleicht demnächst was passiert. Du willst noch nichts verraten. Ja, na, das ist halt alles noch, das ist alles nicht spruchreif. Ich muss mir da nochmal Gedanken zu machen. Dann starten wir doch hier mal den Aufruf an diejenigen Drum & Bass Veranstalter da draußen. So viele scheint es ja nicht zu sein in Dresden. Ist eine Vermutung meinerseits. Ja, es gibt schon einige. Also. Ja. Ich meine, ich habe vorhin jetzt bloß zwei genannt. Also, ich meine, die anderen sind natürlich. Also, ja, nee, dass sie sich jetzt. Lass mich mal meinen Aufruf zu Ende bringen. Danach können wir darüber weiterreden. Okay. Euch beim DJ Friedler zu melden und ihm da mal etwas zu helfen, was das Auflegen im Club betrifft. Beziehungsweise einfach Kritik, wie er sagte, im Double D Town Forum posten, falls ihr meint, er muss besser werden. Wenn ihr meint, er soll seinen Arsch in die Clubs bewegen und dort spielen, dann schreibt das doch nieder. Und Double D Town, mein Aufruf an euch, wir machen auch mal was. Guti, Andi, dann hören wir doch noch weiter rein. Mehr als eine Viertelstunde haben wir noch. Ja. Und melden uns kurz vom Schluss nochmal wieder und sagen Winke, Winke. Genau, ich würde sagen, erstmal wieder Mucke feiern. Genau, und für diejenigen, die nicht wissen, was sie hören, es ist Color Radio, die Sunny Eve Show an diesem schönen Sonntag. Welchen haben wir heute, Anni? Heute haben wir den 15.02., wenn ich dich mal unterstützen darf. Danke, deshalb bist du ja hier. Nur deshalb. Also, weiter Musik. Be happy, be happy, be happy. is good. Greed works. Greed clarifies, distills, and captures the essence of an evolutionary spirit. Greed is various forms. Greed for life, for money, for sex, drugs, has marked the upward surge of mankind. Mark my words. Und großartige Ankündigung, Party Day zum Kur, kann ich an dieser Stelle eigentlich nicht machen. Nächste Show in einem Monat, am 15.03. Dazwischen, so steht es auf MySpace, am 7.03. der Herr Kulär, was wohl dann ich bin, in der Koralle, mal wieder eine ganze Nacht allein und all diejenigen, die nicht unbedingt Drum-Bass-Fans sind und nur Drum-Bass hören wollen, sind herzlich eingeladen zu kommen, in der Koralle zu feiern, mit mir, vor mir, über mir, neben mir, keine Ahnung, sagt Hallo und wünscht mir Spaß. Koralle halt. Hagen, mein Freund, ein ernstes Wort, ohne Abmeldung, bitte nicht nochmal nicht erscheinen. Ich hoffe, dir geht's gut. Grüße an dieser Stelle. Genau. Andi, du darfst jetzt deine Grüße über den Äther schicken. Ja, also ich grüße dann einfach mal alle Drum-Bass-Fans, besonders die Dresdner. Yeah. Ich würde auch sagen, schön Gruß nach Köln, aber schätze, da hört mich keiner. Die können sich das dann im Moment nicht anhören. Ja, da war ich nämlich auch schon mal zu Gast, auch sehr nett da. Genau, Köln-Connection, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Tja, naja, man... Also Köln ist auf jeden Fall auch mal... auch Drum-Bass-technisch mal eine Reise wert. Bei New Forms oder High Duty war ich zu Gast mal im letzten Jahr, im Sommer. Und ja, es war eine schöne Location. Haben alle schön gefeiert auch. Ja, war sehr gut. Und ja, würde ich auch gerne mal wieder hin. Also auch zum Auflegen. Versteht sich. Ja, ja gut, was seine anderen Reisen betrifft, das Drum-Bass hinterher oder deswegen. Ich glaube, da wird die Zeit zu knapp, beziehungsweise du bestehst da bestimmt auch drauf, dass die Leute da etwas deine Musik hören. Ja, was heißt mal, also die von mir gemixt, dann sagen wir mal so. Ja, genau, Produktion haben wir auch nicht angesprochen, aber da gibt es ja auch nichts zu erzählen. Naja. Doch? Ich habe jetzt, sagen wir mal, damit angefangen spät, aber. Ja, dann raus mit der Sprache. Bei mir kommt immer alles ein bisschen später. Ja, ich, sagen wir mal so. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema befasst und so einiges mal zugelegt, was man so braucht. Und ja, will jetzt eigentlich mal loslegen, auch mal was zu produzieren. Du hast wirklich richtige Absichten da oder einfach nur Spielerei, um zu schauen? Ja, erstmal sehen, was halt draus wird. Also ich habe schon die Absicht, da mal was Ordentliches zu machen. Gut, wenn ich dann zeigt, okay, sollte nicht sein. Ja, schauen wir mal. Also da darf man gespannt sein und du versprichst mir hier, wenn du was Ordentliches hast, dann hören wir uns wieder an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Immer wieder gern. Gut, dann bedanke ich mich für das Zuhören, wie immer. Hoffe, euch hat's gefallen. Das hoffe ich auch. Wünsche mir auf MySpace auch mal etwas mehr Feedback von euch. Ist ja nun nicht so, dass ich keine Werbung mache. Und ja, Grüße Hagen, genau, hatte ich gemacht. Alle anderen, Mutti und Co., wie das so ist. Du auch. Und ja, die nächsten 7 Minuten noch ein wenig Freak Love für euch. Macht's gut. Haut rein. Problem solved. eine Sendung von